Jäger und Sammler. Die Rundum-Experten. Was verraten uns archäologische Funde und die heutigen Jäger und Sammler noch über das Steinzeitleben? Heutige Jäger und Sammler bleiben meist nicht lebenslang an einem Ort und auch ihre Steinzeitvorfahren zogen vermutlich herum, immer der Nahrung hinterher. Gab es Fische im Fluss, siedelten sie am Ufer. Waren die Feigen reif, trieb es sie in den Wald. Unter Zuhause verstanden Steinzeitmenschen also nicht ein Haus oder eine Siedlung, sondern das riesige Gebiet voller Berge, Wälder und Flüsse, das sie durchstreiften. Wie lange brauchst du, um von einem Ende deiner Wohnung zum anderen zu gelangen? Die meisten von uns schaffen das sicher in weniger als einer Minute. Und selbst wenn du in einem Palast wohnst, wird es kaum länger als 5 Minuten dauern. Unsere Steinzeitvorfahren dagegen konnten locker eine Woche unterwegs sein, um ihr Zuhause zu durchqueren. Es kam jedoch auch vor, dass sie für mehrere Monate oder ein ganzes Jahr sesshaft wurden. Das passierte meist dann, wenn es irgendwo Nahrung im Überfluss gab. Zum Beispiel an Gewässern, in denen es zu bestimmten Jahreszeiten vor Fischen, Muscheln und Wasservögeln nur so wimmelte. Manchmal bauten sie an diesen Orten sogar ein kleines Dorf und blieben dauerhaft da. War die Nahrung dagegen knapp, teilte sich eine Gruppe auch schon mal auf. Die einen blieben, die anderen suchten sich ein neues Gebiet. Gab es gar nichts mehr zu essen, nach einer Dürre zum Beispiel, wenn die Flüsse ausgetrocknet und die Bäume verdorrt waren, zog die ganze Gruppe weiter. Manchmal waren sie ewig unterwegs, bis sie fruchtbares Land erreichten. Und so kam es, dass sich unsere Vorfahren nach und nach über den ganzen Erdball verteilten. Jagen und Sammeln war eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit, denn jeder Tag war anders. Mal wurden verschiedene Pflanzen gepflückt, mal wurden leckere Würmer ausgegraben und Insekten gefangen, mal mussten Steine gesammelt oder Holz und Bambus zum Werkzeug und Hüttenbau beschafft werden. Auch Mammuts und Bisons wurden gejagt, allerdings nur zu besonderen Gelegenheiten, denn die Jagd auf diese Kolosse war gefährlich und nur mit einer großen Gruppe von Jägern möglich. Aber selbst Kinder brachten von ihren Streifzügen durch den Wald meist ein paar wilde Karotten oder Zwiebeln mit und Eier, die sie beim Bäumeklettern in einem Nest entdeckten. Oder sie angelten mit Bambusrohren, falls sie sich keine Flöten daraus bastelten. Insgesamt verbrachten unsere Vorfahren sehr viel mehr Zeit mit Sammeln als mit Jagen, zumal sie nicht nur Essen, Steine und Holz sammelten, sondern auch Wissen. Tatsächlich lernten die frühen Sapiens von morgens bis abends, ganz ohne Schule und Bücher. Lernen war für sie eine Frage des Überlebens. Hätten sie ihr Wissen nicht ständig erweitert, hätten sie ziemlich schnell einpacken können.